Dialoge Seite 100. Du wirst sehen, dass ich es nicht nötig habe, deine Einrichtungen von oben bis unten zu zerstören, um an mein Ziel zu gelangen. Es wird mir genügen, ihre wirtschaftliche Grundlage und die Zusammenhänge zu verändern. Dialoge Seite 102. Überall findet man unter verschiedener Bezeichnung, aber mit ungefähr gleichartigen Befugnissen eine ministerielle Organisation, einen Senat, eine gesetzgebende Körperschaft, einen Staatsrat, einen Kassationshof. Ich darf dich mit einer unnützen Erläuterung des Mechanismus dieser Machtgebilde verschonen, deren Wesen du besser kennst als ich. Es ist klar, dass jede dieser Einrichtungen einer wichtigen Aufgabe der Regierung entspricht. Du wirst wohl bemerken, dass es die Aufgabe ist, die ich als wichtig bezeichne, nicht die Einrichtung. Folglich ist eine leitende, eine mäßigende, eine gesetzgebende, eine verordnende Gewalt nötig, das steht außer Zweifel. Die verschiedenen Einrichtungen erfüllen ihre Aufgabe im Staatskörper wie die wirklichen Organe im menschlichen Körper. Rühre ich an die Organe, so werden sie zwar bleiben, aber die politische Beschaffenheit des Staates wird sich verändern.